Mary Ann wälzte sich unruhig in ihrem Bett herum. Eine unheimliche Welt hatte sich in ihre bis dahin schönen Träume geschlichen. Sie befand sich auf dem alten Dorffriedhof. Die verwitterte Skulptur eines Engels blickte sie an. Mary Ann fröstelte und bemerkte im selben Moment, dass sie außer ihrem Nachthemd nichts weiter anhatte. Mit nackten Füßen lief sie über einen matschigen Boden. Wie unheimlich der Friedhof bei Nacht ist. Mir ist nie aufgefallen, wie hoch unsere Kapelle ist. Da ist ja ein Grab ausgehoben und es ist mit Wasser gefüllt. Seltsam. Agnes, was machst du denn hier? Was ist? Soll ich das da rausholen? Oh, Agnes, das ist ja ein Kreuz. Ava Horowitz, das war doch die Frau von... Vor Mary Anns Augen drehte sich alles und dann änderte sich die Szenerie. Statt der Kapelle lag ein dunkler See vor ihr. Die Grabsteine waren verschwunden und vermoderte Bäume standen nun an denselben Stellen. Ihre Äste wirkten seltsam, bizarr und wiegten sich hin und her. Agnes, wo läufst du hin? Warte auf mich, lass mich hier nicht alleine zurück. Die Bäume, sie... Lasst mich los! Ah! Was? Was ist das? Das ist eine... Oh, eine Frau! Das ist eine tote Frau!